Schillers Briefe mit Körner, Teil 1, Weimar, 12. August 1787. Ich weiß mich nicht genau mehr zu erinnern, wo ich in meinem letzten Briefe stehen geblieben bin, indes will ich fortfahren. Am vorigen Sonntag hörte ich Herder zum ersten Mal predigen. Der Text war der ungerechte Haushalter, den er mit sehr viel Verstand und Feinheit auseinandersetzte. Du kennst das Äquivoque in diesem Evangelium. Die ganze Predigt glich einem Diskurs, den ein Mensch allein führt, äußerst plan, volksmäßig, natürlich. Es war weniger eine Rede als ein vernünftiges Gespräch. Ein Satz aus der praktischen Philosophie, angewandt auf gewisse Details des bürgerlichen Lebens, Lehren, die man ebenso gut in einer Moschee als in einer christlichen Kirche erwarten könnte. Einfach wie sein Inhalt ist auch der Vortrag. Keine Gebärdensprache, kein Spiel mit der Stimme, ein ernster und nüchterner Ausdruck. Es ist nicht zu verkennen, dass er sich seiner Würde bewusst ist. Die Voraussetzung dieses allgemeinen Ansehens gibt ihm Sicherheit und gleichsam Bequemlichkeit. Das ist augenscheinlich. Er fühlt sich als einen überlegenen Kopf von lauter untergeordneten Geschöpfen umgeben. Herders Predigt hat mir besser als jede andere, die ich in meinem Leben zu hören bekommen habe, gefallen. Aber ich muss dir aufrichtig gestehen, dass mir überhaupt keine Predigt gefällt. Das Publikum, zu welchem ein Prediger spricht, ist viel zu bunt und zu ungleich, als dass seine Manier eine allgemein befriedigende Einheit haben könnte, und er darf den schwächlichen Teil nicht ignorieren, wie der Schriftsteller. Was kommt also heraus? Entweder er gibt dem Menschen von Sinn Alltagswahrheiten oder Mystik zu hören, weil er dem Blödsinnigen opfern muss, oder er muss diesen skandalisieren und verwirren, um den Ersten zu unterhalten. Eine Predigt ist für den gemeinen Mann, der Mann von Geist, der ihr das Wort spricht, ist ein beschränkter Kopf, ein Phantast oder ein Heuchler. Diese Stelle kannst du übrigens beim Vorlesen meines Briefes überschlagen. Die Kirche war gedrängt voll, und die Predigt hatte das große Verdienst, nicht lange zu dauern. Dieser Tage hatte ich auch Gelegenheit, Mademoiselle Schröder kennenzulernen. Ich traf sie von ungefähr beim Kammerherrn von Einsiedel. Ihre Figur und die Trümmer ihres Gesichts rechtfertigen deine Verplemperung. Sie muss in der Tat schön gewesen sein, denn 40 Jahre haben sie noch nicht ganz verwüsten können. Übrigens dünkt sie mir ein höchst gewöhnliches Geistesprodukt zu sein. Die übertreibende Bewunderung guter Köpfe hat ihr eine bessere Meinung von sich selbst aufgedrungen, als sie sich angemaßt haben würde, als sie gegen ihr Selbstgefühl vielleicht behaupten kann. Ihr wichtiges Verdienst, glaube ich, wäre, einer Haushaltung vorzustehen. Von der Kunst scheint sie mir sehr genügsame, nüchterne Begriffe zu haben. Man hat sich übrigens ganz gut und bequem in ihren Umgang, aber man geht ruhig und leer von ihr hinweg. Mademoiselle Schmidt hätte ich vorgestern bei Charlotte finden können, wenn ich neugierig genug gewesen wäre, ihr zur Liebe etwas zu versäumen. Dieser Tage bin ich auch in Goethes Garten gewesen, beim Major von Knebel, seinem intimen Freunde. Goethes Geist hat alle Menschen, die sich zu seinem Zirkel zählen, gemodelt. Eine stolze philosophische Verachtung aller Spekulation und Untersuchung mit einem bis zur Affektation getriebenen Attachement an die Natur und einer Resignation in seine fünf Sinne. Kurz, eine gewisse kindliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte. Da sucht man lieber Kräuter oder treibt Mineralogie, als dass man sich in leeren Demonstrationen verfinge. Die Idee kann ganz gesund und gut sein, aber man kann auch viel übertreiben. Aus diesem Knebel wird hier erstaunlich viel gemacht, und unstreitig ist er auch ein Mann von Sinn und Charakter. Er hat viel Kenntnisse und einen planen, hellen Verstand. Wie gesagt, er kann Recht haben, aber es ist so viel Gelebtes, so viel Sattes und Grämlich, Hypochondrisches in dieser Vernünftigkeit, dass es einen beinahe mehr reizen könnte, nach der entgegengesetzten Weise ein Tor zu sein. Es wurde mir als eine notwendige Rücksicht anempfohlen, die Bekanntschaft dieses Menschen zu machen, teils weil er hier für einen der gescheitesten Köpfe gilt, und zwar mit Recht, teils weil er nach Goethe den meisten Einfluss auf den Herzog hat. In beiden Fällen also wär's auffallend gewesen, ihn zu ignorieren. Dass wir nicht füreinander taugen können, wirst du aus dieser Schilderung schließen. Übrigens habe ich mich in ihn zu fügen gesucht. Er beredete mich zu einem Spaziergang nach Tiefurt, wo er Geschäfte bei der Herzogin hatte. Da ich seit jenem Konzert nicht zu ihr gebeten worden war, so war's handgreiflich, dass sie mir wenig nachfragte. Ich machte also Schwierigkeit mit ihm, bis vor ihr Lusthaus zu gehen. Weil er mir aber versicherte, dass das nichts zu bedeuten hätte, so erwartete ich ihn vor dem Hause, bis er mich bei ihr angekündigt hätte. Er kam also wieder und führte mich hinein. Hier tat man nun auf Hofmanier sehr gnädig gegen mich. Ich mußte Kaffee trinken und zwei Stück Kirschkuchen essen, der, nebenher gesagt, ganz vortrefflich schmeckte und keinen Stein hatte. Und durch meine vorausgesetzte Reise nach Erfurt schien man mir einen Schlüssel dazu geben zu wollen, warum ich die Woche nicht gebeten worden war. Die Herzogin sagte mir, dass ich am Sonnabend eine Operette sehen würde, die in einem geschlossenen Zirkel bei ihr gegeben werden sollte. Man wollte uns zum Mittagessen behalten, aber Knebel musste nach der Stadt zurück, und ich begleitete ihn wieder zurück. Diese Operette wurde den Sonnabend gegeben, und weil ich keine eigentliche Invitation mehr bekam, so blieb ich nach dem Rat von Charlotte weg. Sie zwar hatte eine erhalten, worin gesagt wurde, dass sie sich eine Gesellschaft dazu wählen könnte, wobei ich gemeint war, aber da man mich nur als ein Pendant von ihr behandelte, so taten wir beide, als verständen wir's nicht. Wie sie ankam und mich nicht mitbrachte, ging ihr Wieland entgegen und fragte, wo ich wäre. Auch die Herzogin verwunderte sich, dass ich nicht gekommen war. Charlotte, abgeredetermaßen, fragte ganz einfältig, ob ich denn gebeten worden wäre. Heut früh kam nun Gotter, der die Operette korrigiert und einen Prolog gemacht hatte und wollte mir beweisen, dass ich schrecklich Unrecht gehabt hätte, nicht zu kommen. Du siehst, wie krumm und schief auch hier die Gänge sind, doch ist das auch eigentlich nur bei der Alten. Jetzt hab ich sie vollends satt, und ich freue mich, ihr Beweise davon zu insinuieren. Auf den Dienstag kommt die Herzogin Luise. Gotter ist heute wieder fort. Bertuch ist endlich angekommen und gleich heute Vormittag traf ich ihn bei Charlotte. Ihr könnt denken, dass viel von euch gesprochen worden. Körner ist ein lieber, vortrefflicher Mann, Madame Körner eine liebenswürdige, lebhafte Person, von vielem Verstande, einem sprechenden Auge, vieler Grazie und Empfindung, reizender Kontur des Gesichts, charmanter Figur. Dorchen eine sehr geistvolle Person, vor welcher er eine ganz vorzügliche Achtung hat. Damit ihr mir aber nicht zu stolz werdet, so fahre ich fort. Der Finanzrat ist ein schätzbarer, liebenswürdiger Mann, seine Schwester zwar verwachsen, aber voll Seele und Gefühl. Neumanns sind vortreffliche Menschen. Kurz, Bertuch war ganz Bewunderung, ganz Entzücken über seinen Dresdener Aufenthalt. Dieser Tage habe ich in großer adliger Gesellschaft einen höchst langweiligen Spaziergang machen müssen. Das ist ein notwendiges Übel, in das mich mein Verhältnis mit Charlotte gestürzt hat, und wie viel flache Kreaturen kommen einem da vor. Die beste unter allen war Frau von Stein, eine wahrhaftig eigene, interessante Person, und von der ich begreife, dass Goethe sich so ganz an sie attachiert hat. Schön kann sie nie gewesen sein, aber ihr Gesicht hat einen sanften Ernst und eine ganz eigene Offenheit. Ein gesunder Verstand, Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wesen. Diese Frau besitzt vielleicht über 1000 Briefe von Goethe, und aus Italien hat er ihr noch jede Woche geschrieben. Man sagt, dass ihr Umgang ganz rein und untadelhaft sein soll. Goethe, weil ich dir doch Herders Schilderung versprochen habe, Goethe wird von sehr vielen Menschen, auch außer Herder, mit einer Art von Anbetung genannt und mehr noch als Mensch, denn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Herder gibt ihm einen klaren, universalen Verstand, das wahrste und innigste Gefühl, die größte Reinheit des Herzens. Alles, was er ist, ist er ganz, und er kann, wie Julius Cäsar, vieles zugleich sein. Nach Herders Behauptung ist er rein von allem Intrigengeist. Er hat wissentlich noch niemand verfolgt, noch keines anderen Glück untergraben. Er liebt in allen Dingen Helle und Klarheit, selbst im Kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem Eifer hasst er Mystik, Geschraubtheit, Verworrenheit. Herder will ihn ebenso und noch mehr als Geschäftsmann, denn als Dichter bewundert wissen. Ihm ist er ein allumfassender Geist. Seine Reise nach Italien hat er von Kindheit an schon im Herzen herumgetragen. Sein Vater war da, seine zerrüttete Gesundheit hat sie nötig gemacht. Er soll dort im Zeichnen große Schritte getan haben. Man sagt, dass er sich sehr erholt habe, aber schwerlich vor Ende des Jahres zurückkommen würde. Gestern besuchte mich Vogt, ich glaube, du kennst ihn dem Namen nach schon. Es ist ein ganz trefflicher Mann, und was dich erfreuen kann, ich glaube, dass wir Freunde zusammen werden. Er hatte mir eine Visite heimzugeben, wo ich ihn verfehlt hatte, und wollte nur eine Viertelstunde bleiben. Aus dieser wurden aber 2 Stunden und wir gingen sehr warm und vergnügt auseinander. Ich hatte, solange ich hier bin, ein heftiges Bedürfnis eines vertrauten Freundes. Vogt kann dieser Freund für mich werden. Außerdem ist er einer der angesehensten Geschäftsmänner, von großen und kleinen Geistern geschätzt, mit den Besten liiert und ein Orakel für den Herzog. Ich besuche ihn heute wieder und werde dir mehr von ihm zu schreiben haben. Wieland habe ich noch nicht gesehen, neulich verfehlte ich ihn, also ist er schuldig, mich aufzusuchen. Ich höre, dass er heute oder morgen nach Eisenach reist. Es kann also kommen, dass wir uns nicht mehr sehen. Durch Vogt, Reinhold, Herder und andere soll er aber von mir hören, und ich gebe dir mein Wort, dass er vor mir erröten soll. Herder hat sich laut für mich erklärt, an der Tafel bei der Herzogin meine Partie genommen. Vorigen Sonnabend versicherte er Charlotte, dass ich ihn sehr interessiere. Er sagte ihr, dass er ehemals gegen mich gesprochen hätte, aber er hätte mich nur aus dem Hörensagen beurteilt. Er bat sie um meine Schriften, was er bis jetzt im Carlos gelesen, habe ihm diese bessere Meinung von mir bestätigt. Ich hatte mit ihm von ihr gesprochen. Er erzählte ihr davon und drückte ihr dabei die Hand. Dieser letzte Zug hat sie und mich sehr interessiert. Diese Woche gehe ich nach Jena, Schütz und Reinhold zu besuchen. Jetzt lebe wohl. Ich muss eilen, den Brief auf die Post zu bringen. Huber und Dorschen schreibe ich nächstens. Mache Kunzes meine Empfehlungen. Adieu. S.